Kapitel 20. A schöne Leich. Die Verlierer und die Gewinner der Insolvenz. Es ist kurz vor Weihnachten 2023, als Erhard Grossnick sich per Brief an bekannte Investoren der Signa wendet, doch von froher Botschaft keine Spur. Wir benötigen Euro 350 Millionen. Schnell, heißt es darin. Für Signa feiert Grossnick ein spätes Comeback. Vor 7 Jahren, mit seinem 70. Geburtstag, hatte der österreichische Unternehmer und Investor angekündigt, nur noch Vorstandsmandate in seinen eigenen Stiftungen auszuüben. Nun sitzt er als Chefrestrukturierer in der Geschäftsführung der Signa, um die größte Immobilienpleite Europas abzuwenden. Die Immobiliensparten Development und Prime leben noch, allerdings atmen sie sehr flach. Grossnick genießt in Österreich ein hohes Ansehen. Lange Zeit galt er dort als Paradesanierer. Ihm selbst gehört etwa die Porzellanmanufaktur Augarten, die Wiener Version von Meißen Porzellan. Doch die besten Jahre liegen hinter ihm. Den Signa-Job, so sagen einige, verdankt der Mann, der über eine gewaltige Briefmarken- und Uhrensammlung verfügt, allein mehr als 120 Swatch-Modelle, diverse Rolex und noch nie eine SMS geschrieben hat, vor allem einem guten Freund, Hans-Peter Haselsteiner, kurz HPH genannt. Haselsteiner ist mit 15% an der Prime und 9% an der Development einer der größten Anteilseigner der Signa. Für ihn stehen mit der Pleite von René Benkos Luftschloss hunderte Millionen Euro auf dem Spiel. Mit Grossnick besitzt er nun einen Vertrauten im Vorstand, mit dem er sonst sein Büro teilt. Die beiden logieren im 7. Stockwerk des gelb gestrichenen Altbaus in der Walfischgasse. Nebenan gibt es das beste Wiener Schnitzel der Stadt. Bei der Signa scheitert gleich der erste Versuch Grossnicks, die Pleite abzuwenden. Nur wenige Tage nach Versenden des Bettelbriefs melden die beiden Immobiliengesellschaften Prime und Development Insolvenz in Eigenverwaltung an. Bei dieser Form der Pleite bleibt das Management an Bord, bekommt aber einen Sanierungsverwalter zur Seite gestellt. Im Falle der Signa ist das besonders pikant, denn der Multigeschäftsführer Markus Mühlberger, Christoph Stadelhuber und Finanzchef Manuel Pirold genießen aufgrund ihrer langjährigen Nähe zum Signa-Erbauer René Benko das Misstrauen von Gläubigern und Gesellschaftern. Und auch Grossnick, der Super-Gspusi von Haselsteiner, wie ein Gesellschafter argwöhnisch anmerkt, stößt auf Skepsis. Zu eng erscheint den Investoren die Bindung zwischen Benko und dem Baulöwen Haselsteiner. Niemand weiß, auf welcher Seite der Unternehmer aus Österreich steht. Seit Jahren schon pflegen Haselsteiner und Benko eine Nehmen-und-Geben-Beziehung. So erhält Haselsteiner etwa im Gegenzug zu seinem Sigma-Engagement ab 2022 Sponsoringgelder der Holding für die Tiroler Festspiele, die er maßgeblich finanziert. Zu seinem 80. Geburtstag wiederum schenkt Benko seinem Investor einen Ausflug im Privatflugzeug mit Ledersesseln und Lounge-Sofas, einer Bombardier Global Express. Die Reise allerdings kommt nie zustande. Für seine Mitgesellschafter bleibt Haselsteiner lange ein Phantom. Er erscheint nicht zu Gesellschafterversammlungen, erst kurz vor dem Signa-Zusammenbruch wird er für sie sichtbar. Eine noch im Sommer zugesagte Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 52 Millionen Euro bleibt er der Holding schuldig, während Mitgesellschafter von ihm Geld einbringen. Haselsteiner habe noch in den letzten Wochen vor der Holding-Insolvenz das Loblied auf Benko gesungen. Es gäbe zwar kurzfristig einen Liquiditätsengpass, aber im Kern sei die Signa kerngesund, sagt ein Mitgesellschafter. Anfang Januar wendet sich Grossnick erneut an potenzielle Geldgeber, im Nachgang an seine Einladung vom 23.12., wie er formuliert, in der er die Teilnahme an einem Massekredit in Form eines Genussrechtes angeboten habe. Ich bin mit meinen Kollegen nach wie vor der Ansicht, dass es uns nur gelingen kann, unser Immobilienvermögen im Wert zu erhalten, wenn wir die nötige Liquidität haben, um laufende Rechnungen zu bezahlen und Insolvenzen zu vermeiden, beziehungsweise bei Bauprojekten die Wiederaufnahme und Fortsetzung des Bauvorhabens, SIG, zustande zu bringen, wozu es der angesprochenen Finanzierung bedarf. 9% Zinsen bietet er den Investoren an, dazu einen Anteil am Mehrwert, Verkaufswert versus Zerschlagungswert. Während Grossnick öffentlich vom Erhalt der Signa träumt, glauben Signer Insider längst nicht mehr an Rettung durch Sanierung. Krosnicks Vision von einer Fortführung der Signer-Geschäfte hält auch Haselsteiner wach.